Erster Salomo wurde König. Er heiratete die Tochter des Pharao. Er brachte sie nach Jerusalem. Er baute seinen Palast und den Tempel Gottes. Zweiter, das Volk opferte noch auf Hügeln. Es gab noch keinen Tempel für Gott. Dritter, Salomo liebte Gott. Er folgte den Regeln seines Vaters David. Aber er opferte auch auf Hügeln. Vierter, der König ging nach Gibeon. Dort wollte er opfern. Das war ein wichtiger Ort. Salomo opferte 1000 Tiere. Fünfter, in Gibeon erschien Gott Salomo. Es war nachts in einem Traum. Gott sprach, sag, was ich dir geben soll. Sechster, Salomo antwortete, du warst gut zu meinem Vater David. Er war treu und ehrlich zu dir. Du gabst ihm einen Sohn. Dieser Sohn sitzt jetzt auf seinem Thron. Siebter, Herr, mein Gott, du hast mich zum König gemacht. Ich bin jung und weiß nicht viel. Ich weiß nicht, wie ich regieren soll. Achter, dein Volk ist sehr groß. Du hast es ausgewählt. Es sind so viele Menschen, man kann sie nicht zählen. Neunter, gib mir ein kluges Herz. Dann kann ich dein Volk gut führen. Ich will wissen, was gut und böse ist. Wer kann sonst dieses große Volk regieren? Zehnter, Gott gefiel es sehr. Salomo hatte um Weisheit gebeten. Elfter, Gott sprach zu ihm, du hast nicht um ein langes Leben gebeten. Du hast nicht um Reichtum gebeten. Du hast nicht um den Tod deiner Feinde gebeten. Du hast um Verstand gebeten, um richtig zu urteilen. Zwölfter, ich werde dir geben, was du willst. Ich gebe dir ein weises und kluges Herz. Niemand vor dir war so weise. Niemand nach dir wird so weise sein. Dreizehnter, ich gebe dir auch, was du nicht gebeten hast. Ich gebe dir Reichtum und Ehre. Kein König wird so reich und geehrt sein wie du. Vierzehnter, wenn du meinen Regeln folgst, wie dein Vater David, dann gebe ich dir ein langes Leben. Fünfzehnter, Salomo wachte auf. Es war nur ein Traum gewesen. Er ging nach Jerusalem. Er stand vor der Lade Gottes. Er opferte Tiere. Dann machte er ein Fest für seine Diener. Sechzehnter, zwei Frauen kamen zum König. Sie standen vor ihm. Siebzehnter, eine Frau sagte, mein Herr, diese Frau und ich wohnen in einem Haus. Ich habe ein Baby bekommen. Es war in unserem Haus. Achtzehnter, drei Tage später bekam auch diese Frau ein Baby. Wir waren allein im Haus. Niemand sonst war da. Neunzehnter, in der Nacht starb das Baby dieser Frau. Sie hatte es im Schlaf erdrückt. Zwanzigster, sie stand nachts auf. Sie nahm mein Baby von meiner Seite. Ich schlief. Sie legte mein Baby zu sich. Ihr totes Baby legte sie zu mir. 21. Am Morgen stand ich auf. Ich wollte mein Baby stillen. Es war tot. Ich sah es genau an. Es war nicht mein Baby, das ich geboren hatte. 22. Die andere Frau sagte, nein. Mein Baby lebt. Dein Baby ist tot. Die erste Frau sagte, nein. Dein Baby ist tot. Mein Baby lebt. Sie stritten vor dem König. 23. Der König sagte, diese Frau sagt, mein Baby lebt, deins ist tot. Die andere Frau sagt, deins ist tot, meins lebt. 24. Der König befahl, bringt mir ein Schwert. Man brachte das Schwert zum König. 25. Der König befahl, teilt das lebende Baby in zwei Teile. Gebt jeder Frau die Hälfte. 26. Die Mutter des lebenden Babys sprach zum König. Sie liebte ihr Kind sehr. Sie sagte, bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind. Tötet es nicht. Die andere Frau rief, es soll keiner von uns gehören. Teilt es. 27. Der König entschied, die Frau, die sagte, gebt ihr das lebende Kind, tötet es nicht. Sie ist die Mutter. 28. Ganz Israel hörte von diesem Urteil. Sie hatten großen Respekt vor dem König. Sie sahen, dass Gott ihm Weisheit gab, um gerecht zu sein.